Käse, Nuss-Nougat-Creme. Essen Sie Milchprodukte jeden Tag, zum Beispiel Käse und Joghurt. Fisch und Fleisch brauchen wir nicht jeden Tag, nur ein bis zweimal in der Woche. Und dann nicht zu viel davon.